erfüllt und den Staub mit Schimmer malet. Wenn das Rot, das in der Wolke blinkt, in ein stilles Fenster sinkt. Könnt ich klagen, könnt ich sagen, irre sein an dir und mir. Nein, ich will im Busen tragen deinen Himmel. Trinkt nach Blut und schlürft nach Licht. Trinkt nach Blut.